Russlands Antwort auf Johnny Cash. Dieser Vergleich ist doch ziemlich weit hergeholt. Mit samtiger Stimme singt Laylo melancholische Texte über die Liebe und mit ihren Wurzeln in Sri Lanka und Island wirkt sie kaum wie eine weibliche Kopie des Man in Black. Lovisa Elisabeth Sikrunadottir, so ihr richtiger Name, trägt zum Interview eine rot-weiß karierte Bluse unterm himmelblauen Kapuzenpulli, dazu verwaschene Jeans und Stoffturnschuhe. Ab und zu streicht sie sich die glatten, schulterlangen braunen Haare aus der Stirn. Dann spricht sie so zurückhaltend über den schnellen Erfolg der vergangenen 2 Jahre, als könne sie es noch gar nicht glauben. Kind of was an accident, how everything happened. Es war irgendwie alles Zufall. Am Anfang habe ich mich nie als Sängerin gesehen. Ich war sehr gerne Bassistin in einer Band. Aber jetzt liebe ich es. Es ist wirklich toll. Now I love it. It's really, really great. Mit der Band Benny Crespo's Gang spielt sie als Lovisa Elisabeth noch immer gitarrengetriebenen Rock mit harten Beats und Synthesizer-Effekten. Als Laylo mischt sie dagegen dezente Akustikgitarre mit sparsamer Percussion und ihrer weichen, leicht rauchigen Stimme. Ein bisschen Blues, ein bisschen Folk, ein bisschen Country. Dazu Effekte, die sie leicht entrückt und wie von einer alten Vinylplatte klingen lassen. Das machte sie bei ihrem Debüt 2006 in Island zum neuen Star. Get your high heels off my chest, cause they hurt me. You don't need to kick me when I'm already down. No need to shout, I hear you loud and clear. Just please, please, please, please don't hate me. Innerhalb von 2 Monaten erreichte das Album Please Don't Hate Me Goldstatus. Inzwischen hat es sogar Platin. It's very strange because in Iceland it's such a small country. Es ist schon komisch, weil Island so ein kleines Land ist. Ich habe in einem CD-Laden gearbeitet, als mein erstes Album rauskam. Und die Leute kamen und fragten, wer ist denn diese Laylo, ist das gut? Und ich sagte sowas wie, joch, ja, ist ganz okay. Nur 2 Monate später kamen die Leute schon zum Laden und sagten, hey, du bist ja Laylo. Es war komisch, diesen Wechsel mitzubekommen. Ich glaube, heute erkennen mich in Island ziemlich viele Leute. Yeah, a lot of people recognize me. But just please, please, please, please don't hate me. Auf ihrem neuen Album Farewell Goodnight Sleep fällt besonders der Country-Einschlag auf. Langsamer Bass und Percussion wecken Klischeebilder von Cowboys, Pferden und Prärie. Ab und zu klimpert ein Honky-Tonk-Klavier, dazu jault die Pedal-Steel-Gitarre wehmütig und erzeugt den Eindruck von flirrender Südstaatenhitze. Es war von Anfang an klar, dass wir die Pedal-Steel-Gitarre benutzen wollten, weil das für mich sehr den Country-Stil der 60er verkörpert. Die Aufnahmen zu diesem Album haben echt Spaß gemacht. Ich bin einfach mit meiner Gitarre angekommen, habe angefangen zu spielen und alle Musiker haben eingesetzt und so lange mit mir gespielt, bis wir ein Stück fertig hatten. Es war also alles nicht extrem durchdacht, sondern es entwickelte sich einfach im Studio. Laylos Augen leuchten, während sie erzählt. Schon als Teenager begann sie, Country-Musik zu hören, angetan von der gefühlvollen Stimme von Johnny Cash, wie sie sagt. Besonders Dolly Parton verehrt die Isländerin sehr, aber auch den 1974 verstorbenen Lefty Frizzell. I feel so low and dear, you know. My friends and people around me, they listen a lot to country music. Meine Freunde und die Leute um mich herum hören viel Country, ich also auch. Ich höre eigentlich alle Country-Richtungen gerne, zum Beispiel 50er und 60er Jahre Country. Nicht jeder in Island mag das, aber ich glaube, viele Leute haben eine Schwäche für diese Art Musik. Mich jedenfalls trifft Country direkt ins Herz, wenn er gut gemacht ist. It can get me right to the heart, if it's done well. I walk the streets of lonesome town before. Come with me and walk with me. Die meisten Songs auf Farewell Goodnight Sleep sind eher getragen und strahlen eine gewisse Melancholie aus. Dabei klingt Laylos Stimme oft so, als ob sie mit einem Lächeln über der Szenerie schwebt. Zu den wenigen schnelleren Nummern des Albums gehört Last Time Around. Ich habe den Text zu diesem Song auf einer kleinen Insel geschrieben. Da leben nur sehr wenige Leute und ich war ganz allein dort. So lange war ich vorher noch nie allein. Es war schon komisch. Kein Fernsehen, kein Internet. Ich hatte also dieses Gefühl der Einsamkeit. Aber ich benutze es als Metapher, sodass andere den Text auf ihre eigene Art hören können. Wenn ich auf Songtexte achte, erlebe ich sie wahrscheinlich ganz anders als der, der sie geschrieben hat. Und das ist das Tolle an Musik. Du kannst sie auf deine eigene Art hören, obwohl jemand sie auf eine andere Art geschrieben hat. Sweetness of the gentle breeze brings back precious memories. Hoping that it feels the same to you, that is all my lonely heart can do. Some town, I have you by my side.